Und jetzt Basement Club, präsentiert von DJ Andy B. Ja, liebe Leute da draußen, wir haben es wieder Dienstagabend, wir haben es wieder 20 Uhr. Es ist wieder Zeit für Basement Club hier auf eurem Clubstream Nummer 1, technofava.net. Heute allerdings nicht aus Lüneburg, heute aus Hamburg, aus dem Studio vom Bang Boy. Ich gehe da mal ins Hallo sagen, die sitzen nämlich alle am Essenstisch. Wir haben hier, wen haben wir denn hier? Hi, ich bin Marc Brösche. Dann hier auf der anderen Seite? Lady Dulay. Ja, wunderbar. Jetzt der Mann mit der Kamera. Ja, hallo, ich bin der Bang Boy. Schönen guten Abend. Tja, wir haben hier noch jemanden. Ein Mann mit einer netten Flasche in der Hand. Ja, ich bin der Soul, der Holger. Wir machen heute ein bisschen geile Party hier. Ja, das denke ich auch. Das ist hier Robbe Rabone, der ist ganz, ganz wichtig. Wurde Schnitzel, hat eine richtig geile Nummer derzeit am Start. Und der da, der war gerade auf Platz 1 mit seinen Jungs von DBN. Ne? Großbekannte Geschichte hier weltweit und so. Also Schallträger, würde ich sagen. Ja, wunderbar, so muss das sein. Wenn ihr heute wieder Grüße oder Wünsche loswerden wollt, checkt ihr natürlich www.technofava.net oder tv.dj. Und nachher gibt's, denke ich mal, alle unsere Gäste einmal live in the mix hier auf technofava.net oder natürlich tv.dj. Everybody loves school. One, two, three, not only you. So, schönen guten Abend, hier ist der Bang Boy, guten Tag. Live für euch hier, der Andy B. Und danach kommt der Mark Fischer. So, jetzt ist mal Feier hier. Geile Nummer, Alter, du. Das ist nicht Worte Schnitzel, nein. Hallo, herzlich willkommen nochmal hier bei Techno Forever, meine Lieben. Ich bin's, der Mark Pressure, live hier mit dem Bangboy zusammen. Das ist meine aktuelle Single. Und es gibt da auch richtig schön Nachschub noch im neuen Jahr. Also, seid gespannt. It's incredible. Thank you. So, Feierschweine, jetzt geht's ab hier ohne Scheiß hier. So, wer sich jetzt dazu geschaltet hat, DJ Andy B lädt ein. Backpressure versus Bangboy. Natürlich hier auf Techno Forever. We fly so high, we're never gonna die. We gonna take a lift up to the sky. You so, die kennen das ja, schön die Luftgitarre hier oben. Why don't you come along and take this crazy ride? You can't go wrong. We fly so high, we're never gonna die. We gonna take a lift up to the sky. You hear this song, why don't you come along and take this crazy ride? Ja, aber ihr habt eins verpasst. Unseren schönen Hackbraten hier. Live aus dem Bangboy Studio hier. Lecker. Bang me up and bang me down, down. Bang me up and bang me down, down. ja, ja. So, das hier oben eins, was ist Trash Boys? Noch unveröffentlicht, deswegen quatsche ich hier so ein bisschen rein. Und jetzt hier schöne Grüße an den André Pro. Natürlich im Jump Boys vs. Stax Remix hier. So, Bangboy, Alter, wollen wir mal Grüße loslassen hier, ne? Jana aus Berlin, ich möchte ganz lieb den Tom grüßen. Er muss noch nicht mehr lange warten. Komm bald heim und freue mich auf unseren Heimbockelabend. Ach, du großer Gott, du großer Gott. Dein Monster! Na, dann mache ich mal den nächsten Gruß. Das ist Boschi aus Wien. Und Boschi hat geschrieben, ich grüße ganz besonders meinen Schatz, die ich über alles liebe. DJ, weiter so. Hallo, Lady. Der nächste ist Chris aus Mannheim. Ich grüße alle Feinschmeinern, die gerade Dr. Fiber hören und meinen Kumpel, den Nico, sowie den Andi. Geile Mucke, die hier beide sehen. Dann haben wir noch den Sid aus, aus Mannheim. Noch einer aus Mannheim. Ich grüße alle Zockerkollegen. Außerdem den Gubi und den Andi. Auch der Matze hat den Weg in unsere Grußbox gefunden. Der Matze kommt aus Grimma in Sachsen. Und Matze schreibt, ist ja geil, über 5000 Zuhörer. Ach, das heißt irgendwann. Ja, irgendwann bekommt er auch mal 10.000 hin, das stimmt. Der Matze hat außerdem noch geschrieben, ich grüße meine Ria, die ich über alles mag, und die Lady von Techno Forever, vom Techno Forever Team. Ja, der nächste Gruß von Pierre aus Papendorf. Ich grüße meine Freundin Klaas und der am LS09 zocken ist. Warum ließ ich die Grüße eigentlich alle alleine vor? Ja, einen möchte ich auch noch loswerden hier. Steffi von der Bundeswehr, die sitzt da irgendwo in der Kaserne rum und DJ BSB auch und das ganze Volk. Liebe Grüße, ganz besonders von mir natürlich. Wir sehen uns da im Kreml. Flo aus Bochum. Ich wollte mal den Jonas und den Paul Pansen grüßen. Ja. NDB, richtig Bombenshow vor allem. Und mit den Geisteskranken dabei. Ach du Gott, Olaf ist geisteskrank, wir nicht hier. Bang Boy, komm, du bist dran. Ja, ja, das Game. Jetzt muss ich auch mal erstmal eine Nachricht loswerden. Ich grüße alle, die mich kennen. Und wie immer, das Techno Forever Team, geile Mucke. Heute haben wir weiter so eurer Pascal. Alter, ist ja gutes Deutsch, lieber Pascal. Hi, ich grüße meinen ABF Jospin. Hau rein. Fabio aus Gundelfingen. Hallo, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt möchte ich auch mal was loswerden. Danny Deluxe, I love you. Ich grüße dich auch mal jetzt hier live über den Stream. Das war mal ein Liebesbekenntnis hier, du. So, und bei der Feuer... So, einen haben wir noch. DJ Phil Reno aus Wilhelmshaven. Ja, ich grüße mal alle. Und ja, yippie, meine Hopper-Nachbarn ziehen aus. Ja, geil. Ich hab's geschafft. Endlich weg mit dem Dreck. Grinz, LG, Verano. Verano, we love you all here. Mach mal ein bisschen Lärm für Verano hier. Hast du das gehört? Das ist only for you. Sag mal, ihr heute today. This year's gonna be called, gonna be. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. So, jetzt ist hier Party. One, two, three, four. Bass. So Leute, die nächsten Grüße ab wieder ab 9 Uhr hier. Also abends ab 21 Uhr, ne? Bisschen Ruhe hier. The road is longer than before. I knew it when you've closed that door. All I needed was more time. Then I know you would be mine. I didn't choose to be alone. now you've left me on my own. I've waited for the moon to fade. Won't you stay another day? So, so langsam geht das los, so langsam werden wir warm hier. Dual Players with another day of Hammer Tracks im Delta Force Remix hier. So, Sommer schlaft hier. Hier immer noch live. Aus Hamburg heute. Aus dem Studio von Bang Boy. Wird die gerade schon gesappelt? Ja, ja, ich kann noch anders, Alter. So, Leute, und jetzt jump! We'll be right back. So, Leute, es ist schon wieder so laut hier. Da rennt schon wieder das Wasser von der Decke. Oder aus der Hose. Können wir uns jetzt aussuchen, das tropft schon, ne? Der Typ neben mir heißt auch nicht umsonst Mark Pressure. Der hat ordentlich Druck auf der Düse, oder? So richtig fett, Alter. Ich spritze heute ab hier. Aua, aua. Der Holger hat hier so ein paar HSV-Dauerkarten. Da kenne ich noch einen, der eine Dauerkarte hat. So, erstmal schöne Grüße an meinen Kollegen Frankie B hier von uns. feel like an angel. Hold me so tight. So, wer sich jetzt gerade zugeschaltet hat hier. Der Andy B lädt ein. Heute mal in Hamburg. Bangboy und Mark Pressure. Hier als Special Guest. Natürlich auch Techno Forever hier. Rumble in the jungle. So, Also sag mal, der Mark Smasher, der sagt ja gar nichts mehr hier. Was sagt er gerade? Ich sag gar nichts mehr hier. Bin total vollgefuddert. Bei uns gab es hier lecker Weihnachtsbraten heute, meine Lieben. Schön mit Rotkohl und Klößchen und allem, was dazugehört. Jägermeister zum Nachtisch. Also vom Allerfeinsten. So, für alle Zuhörer, kleine neue Info. Ab 2010, ist da nicht mehr lange hin, machen wir so einmal schön im Monat Techno Forever mit Summer Tracks. Also da geht das richtig zur Sache. Sind wir alle schon ganz heiß drauf. Der Chef ganz besonders, er tanzt hier schon halbnackt. Unglaublich. Wusste gar nicht, dass du ein Gogo bist nebenbei. Alter Schwede. Wir haben hier richtige Stars im Haus heute. Jetzt läuft er weg. Hätte ruhig mal Tag sagen können, ne? Einer von den ganz coolen. Eieiei. hältst du davon, wenn wir dieses Jahr kein Geld für Geschenke ausgeben? Super, dann wünsche ich mir einen Peugeot. Die Geschenkidee von Peugeot. Jetzt null anzahlen. Sofort einen Peugeot mitnehmen und erst nächstes Jahr in günstigen Raten zahlen. Gilt für viele sofort verfügbaren Modelle mit dem Peugeot Weihnachtsstar. Jetzt bei allen teilnehmenden Händlern. Bengboy, Alter, was machen wir denn zu Weihnachten? Ey? Hast du schon einen Plan? Ja, ich kaufe mir einen Kannenbaum und pflück ein paar Flaschen ab. Ah, ich wette die Karibik, Mann, Alter. Da, wo es schön warm ist. So, Leute, ab sofort die Grußbox für euch wieder freigeschaltet.